Es ist 20.15 Uhr. NDR und WDR bringen heute in ihrem gemeinsamen Hörspielprogramm David und ich von Erwin Neune. David, das ist der englische Missionar und Forschungsreisende David Livingston, der von 1813 bis 1873 lebte. Seine Reisen in Afrika sind Gegenstand dieses Hörspiels, das sich ausschließlich aus authentischen Zeugnissen zusammensetzt. Der Autor griff dabei auf Livingstons Bericht über die Anfänge seiner Missionsreisen und auf Tagebuchaufzeichnungen seiner letzten Reise zurück. Er konfrontiert den jüngeren Unerfahrenen mit dem alten, eher resignierten Livingston. Mit dieser Geschichte verknüpfte Erwin Neuner die Abenteuerfantasien Karl Mays, eines anderen berühmten Mannes des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der ebenfalls, wenn auch auf seine Art, in fremde Länder auszog, um im Sinne westlich-europäischer Zivilisation tätig zu werden. Die abenteuerlichen Erlebnisse des Ich-Erzählers, seiner bekannten Reiseromane werden ergänzt durch Aufzeichnungen Karl Mays von seiner einzigen, erst im Alter von 57 Jahren gewagten Orientreise. Sie hören nun David und ich, ein Abenteuerhörspiel von Erwin Neuner. Regie führt Ferdinand Ludwig. Es sprechen Peter Lieck, Joachim Notke, Gerd Fröbe und Jürgen Andreas. Morgengrauen wieder aufgebrochen. Das Land ist sehr flach. Die Flüsse so zahlreich, dass die Namen dafür fehlen. Ich gehe in gerader westlicher Richtung nach den alten Quellen. Überall raues Gestrüpp, zerstreute Waldmassen mit offenen Lichtungen und Blüßen. Plötzlich eine große Natter auf dem Weg. Ein Schlag auf den flachen, breiten Kopf tötet sie. Meine Leute sagen, dies ist ein gutes Zeichen für die Reise. Hätte aber einer auf die Schlange getreten, wenn mir der gute Gott die Gnade erweist, mich mein Werk vollenden zu lassen, so will ich ihm danken und ihn preisen, obwohl es mich unzählbare Reisen, Mühen und Leiden gekostet hat. Wenn jemand aus der nördlichen, gemäßigten Zone zum ersten Mal in die Tropenländer kommt, so gleichen seine Gefühle und Empfindungen denen, die der erste Mensch beim Eintritt in den Garten Eden gehabt haben mag. Wir überschreiten einen großen, mit Schilfgras bewachsenen Fluss. Heiß. Sehr heiß. Keine Menschen. Auch keine Spuren. Weiter zwischen niedrigen, baumbedeckten Felsen aus Granit und Sandstein. Viele meiner Leute sind ermüdet und unwohl. Er hat den Fuß in eine neue Welt gesetzt. Ein anderes Reich des Daseins liegt vor ihm. Alles, was er sieht, jeder Ton, der sein Ohr trifft, hat die Frische und den Reiz der Neuheit. Wir kommen entsetzlich langsam vorwärts. Die Bäume und Pflanzen sind neu. Die Blumen und die Früchte. Die Tiere, die Vögel und Insekten sind wunderlich und seltsam. Die Strahlen der Sonne scheinen aus einem Backofen zu kommen. Sie machen den Boden so glühend, dass er meinen Leuten die Füße verbrennt. Schon das bloße sinnliche Vergnügen, in einem wilden, unerforschten Lande zu reisen, ist außerordentlich groß. Wir rasten im Schatten einiger Bäume. Das Auge ist klar. Frisches und gesundes Blut kreist durch das Gehirn. Die Hitze macht mich ganz unfähig. Sie zwingt mich, wie ein Block dazulegen. Auch innerlich fühle ich mich erschlafft. Die Wirkung des Reisens auf einen Menschen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, ist eben die, dass die Seele zuversichtlicher gemacht wird. Sie bekommt größeres Vertrauen zu ihrer eigenen Kraft. Wir warten bis 2 Uhr nachmittags und brechen dann wieder auf. Sind aber sehr in Sorge um Lebensmittel. Der Körper gewinnt eine gedrungene Festigkeit. Das Gesicht nimmt die Farbe der Bronze an und der Magen ist in bester Ordnung. Kein Wild zu sehen und die Angeborenen alle geflohen, sodass wir nichts kaufen können. Afrika ist ein wunderbares Land für den Appetit. Nur wenn der Magen auf Markknochen und Elefantenfüße angewiesen ist, sind Verdauungsbeschwerden. Nach einiger Zeit stoßen wir auf ein verlassenes Dorf. In den Gärten finden meine Leute Süßkartoffeln, was eine große Hilfe ist. Kein Zweifel, viel Mühseligkeit ist dabei und Strapazen, von denen sich Reisende in gemäßigteren Himmelsstrichen nur eine schwache Vorstellung machen können. Nicht weit im Osten ein Gewitter. Unerträglich schwül. Aber der von der Stirne rinnende Schweiß hört auf, ein Fluch zu sein, wenn man im Dienste Gottes arbeitet. Endlich. Endlich auch hier Regentropfen. Wenn es doch nur ordentlich regnete. Das würde meinen Leuten die Füße leichter machen. Sie schreien danach. Komm, schreien sie. Komm, Regen. Komm, Gewitter mit Donner und Blitz. Ich bin wie stets auf Reisen ein armer, geplagter Mann. Schon auf dem Schiff entdeckte man meinen Namen auf der Schiffsliste. Seitdem war es aus mit meiner Freiheit. Alle wollten mit Kara Benemsi Afrika betreten. Mein Vorhaben war nicht eben ungefährlich. Die Gegend hatte und machte zwar den Eindruck tiefster Verlassenheit, aber ich kannte die hiesigen Verhältnisse nicht und hielt es also für das Beste, ein wenig zu rekognoszieren. Der Präriejäger regte sich in mir. Jeder gebildete Deutsche liest meine Werke. Es regnet Blumen, Briefe. Ich ritt über eine weite Ebene, auf der inselartige Gruppen von Bäumen und Sträuchern standen, wodurch die Aussicht natürlich gehemmt wurde. Man schwärmt für mich. Jeder will den berühmten Karl May sehen. Dieser Umstand mahnt zur Vorsicht. Immer musste ich auf eine plötzliche Begegnung gefasst sein, die leicht eine feindliche sein konnte. Ich konnte da, ohne es zu ahnen, mitten unter die hinter den Sträuchern und Büschen versteckten Feinde geraten und in einem einzigen Augenblick von ihnen niedergerissen und überwältigt werden, wenn sie es nicht vorzogen, mich einfach vom Pferd zu schießen. Ich habe mich bisher nur einmal frei machen können zu einem zweitägigen Exkursionsritt. Aber sogar da, in den kleinsten Flecken, werde ich entdeckt und angeschwärmt. Bis gegen Mittag ritt ich, ohne eine Spur von der heutigen oder gestrigen Anwesenheit eines Menschen zu bemerken. Das hätte andere sicher gemacht, mich aber nicht. Ich verdoppelte meine Aufmerksamkeit. Ich bin eben eine so bekannte Größe, dass ich an keinem von Europäern besuchten Ort meinen Namen sagen darf. Meine Augen und Ohren waren in angestrengter Tätigkeit. Erst tief im Lande wird das anders, weil es da glücklicherweise keine Leser gibt. Darum geschah es, dass ich plötzlich etwas hörte, was mir sonst gewiss entgangen wäre. Es konnte irgendein Naturlaut sein. Aber mir kam es vor wie eine menschliche Stimme, die durch die Entfernung gedämpft einen Ruf ausstößt, einen Hilferuf. Ich ritt im schnellsten Tempo zurück. Ich habe bisher 78 Postkarten geschrieben, 25 allein für die bayerischen Prinzen. Doch zu spät. Als ich da anlangte, wo die Sträucher noch weit auseinander standen, sah ich den Boden von Pferdehufen aufgewühlt. Von einem eigentlichen Spurenlesen konnte keine Rede sein, denn der Boden war so zertreten und zerstampft, dass man Einzelheiten nicht unterscheiden konnte. Doch so viel stand fest. Hier musste ein Weißer überfallen worden sein. Vielleicht gar ein Europäer. Gestern lud mich der Konsul zu Tisch. Hab's aber abgeschlagen. Will ganz für mich, ganz allein bleiben. Offenbar hatte er sich gewehrt. Das war schlimm für ihn. Und auch mir höchst unlieb, weil es mich zum schnellen Handeln zwang. Ich möchte recht bald fort. Am Anfang zählte unsere Reisegesellschaft im Ganzen 42 Mann. David Livingston, 3 weitere Engländer, 36 Makololo und 2 Führer. Wir fingen mit kurzen Märschen an, indem wir sanft einherspazierten und setzten dies eine gewisse Anzahl Tage fort, bis wir ins Marschieren gekommen waren. Meist folgten wir den Wegen der Eingeborenen, obgleich sie im Allgemeinen nicht sehr breit waren und oft tiefe Löcher hatten, so dass man seine Augen mehr am Boden haben musste, als angenehm war. Trotzdem war es weit bequemer, auf diesen Pfaden zu reisen, als geradewegs über unkultivierten Boden oder durch noch unbetretenen Wald zu gehen. Zum ersten Mal seit Tagen wieder Menschen. Aber sie haben Angst. Sobald sie uns sehen, laufen sie davon. Sie verstehen nicht, was wir hier wollen. Sie zeigen sich bewaffnet in der Ferne und weigern sich, näher zu kommen. Unser Tagesablauf war folgender. Ungefähr um 5 Uhr standen wir auf, nahmen eine Tasse Tee zu uns und ein Stückchen Zwieback. Die Dienstleute legten die Bettdecken zusammen und steckten sie in die Reisesäcke, die sie trugen. Bei Sonnenaufgang waren alle auf dem Weg. Wir kommen an ein befestigtes Dorf, das die Leute in Furcht und Schrecken vor uns versperren. Sie werfen Steine auf uns. Ich kann nicht begreifen, wer den hiesigen Eingeborenen diese Furcht vor uns eingeflößt hat. Wenn sich ein passender Platz finden ließ, so machten wir gegen 9 Uhr vormittags Halt, um zu frühstücken. Aus Zeitersparnis wurde diese Mahlzeit gewöhnlich die Nacht vorher gekocht und brauchte nur gewärmt zu werden. Vor uns bewaffnete Leute, die mit ihren Beilen fuchteln. Wahrscheinlich halten sie uns für Strauchdiebe. Ich sende Kundschafter aus, um zu sehen, ob der Weg frei ist. Nach dem Frühstück setzten wir den Marsch fort, ruhten in der Mitte des Tages ein wenig und brachen am Nachmittag frühzeitig wieder auf. Wir müssen einen schmalen Pfad passieren, der von beiden Seiten durch dichten, undurchdringlichen Wald eingeschlossen wird und kommen zu einer Stelle, wo man einen Verhau von Bäumen gemacht hat, um uns aufzuhalten und zu spießen. Durchschnittlich legten wir in gerader Linie 2 bis 3,5 Meilen in der Stunde zurück. Unsere wirkliche Reise betrug an einem Tag selten mehr als 5 bis 6 Stunden. Nirgends ist aber ein Feind zu entdecken. Nur wenn man sich auf den Boden legt und aufwärts nach der Sonne blinzelt, kann man manchmal einen schwarzen Schatten gewahren, der einem wutschnaubenden Wilden angehört. Sie lassen alle ruhig vorüber, bis ich, der Anführer, den Ort erreiche, wo sie im Hinterhalt liegen. Eine rote Jacke, die sie mich haben tragen sehen, dient ihnen als Beweis. Sofort wird ein langer Speer nach mir geworfen. Er trifft mich beinahe in den Rücken, fliegt aber vorbei und fährt mit großer Gewalt in den Boden. Wir suchten immer aus unserer Weiterreise mehr ein Vergnügen als eine Strapaze zu machen. Ein zweiter Speer verfehlt mich auch nur um weniges. Wir hören die Feinde dicht bei uns schreien und uns bedrohen. Meine Begleiter, die nach allen Richtungen zerstreut sind, kommen zu mir zurückgelaufen. Sie rufen Friede, Friede. Du wirst trotz dieses Volkes dein Werk vollenden. Obwohl wir uns nicht übereilten, war Dr. Livingston doch ein wenig überrascht, dass wir unsere Leute sehr erschöpften. Wir dringen durch Wildnisse, Dörfer und murmelnde Bäche. 5 Stunden müssen wir in Lebensgefahr marschieren. Erst als der Wald hinter uns zurückbleibt, fühlen wir uns endlich in Sicherheit. Unsere Erfahrung beweist, dass die Natur eines Europäers selbst in den Tropengegenden länger ausdauern und mehr ertragen kann als die des abgehärtetsten fleischessenden Afrikaners. Auf dieser Reise habe ich mich bestrebt, mit unwandelbarer Treue dem Pfade der Pflicht zu folgen. Mein Lauf ist immer geradeaus gegangen. Ich bin weder zur Rechten noch zur Linken abgewichen, obwohl mein Weg mühselig genug gewesen ist. Ich habe ruhig und hoffnungsvoll gestrebt, die mir zuteil gewordene Arbeit zu verrichten. Unbekümmert, ob ich dabei triumphiere oder zugrunde gehe. Hilf mir, allmächtiger Vater, alles noch besser zu machen. Ich hatte eine liebe Großmutter. Und selber noch besser zu werden. Sanfter und liebevoller. Die sagte zu mir, als ich bereit stand, in die Welt zu gehen, bilde dir nicht ein, dass du was Besseres seist als andere Leute. Hinter jedem Menschen steht sein Engel. Die Mission ist kein leichtes Werk, ich weiß. Doch allen Missionaren möchte ich zurufen, kommt zu den wahren Heiden. Ihr habt keinen Begriff, wie tapfer ihr seid, wenn ihr es versucht. Du kannst den Engel nicht sehen, aber er ist da. Er sieht alle deine Gedanken. Wenn sie misswollend sind, so kriegst du ihn. Widmet euch mit vollem Herzen dem sogenannten Willen. Dann werdet ihr neben manchen Stimmen und Tönen doch recht viel finden, was ihr lieben und bewundern könnt. Bedenke, dass der Engel des Negers genauso licht, so rein und so dankbar wie der deine ist. Mein Pferd war ausgeruht. Es griff so wacker aus, dass ich bis zum Abend fast wie vom Sturme getragen dahinflog. Man beobachtet doch den Europäer, wie er aus hochmütigen Augen im fremden Land sich umschaut. Natürlich folgte ich genau der Fährte, die immer die gleiche Deutlichkeit behielt. Ich habe auf meinen Wanderungen stets die großen ausgetretenen Straßen vermieden, allen hinderlichen europäischen Ballast von mir geworfen und mich nur auf mich selbst verlassen. Beim Anbruch des neuen Tages saß ich schon wieder im Sattel. Die Gegend bekam jetzt ein anderes Gesicht. Das Terrain begann hart und steinig zu werden. Ich ritt eine nackte, weit ausgedehnte und schräg ansteigende Felsentafel hinan, auf der die Pferdehufe keine Stapfen hatten hinterlassen können. Ich hatte mich nur an kleine, winzige Zeichen zu halten, leise Schürfungen und Kratzungen, die einem weniger geübten Auge sicherlich entgangen wären. Es würde ja nur eines Besuches oder der Vorstellung bei einem der hiesigen Konsulate bedürfen, so wären alle Schwierigkeiten sofort erledigt. Zumal der Name Karabenemsi in den hiesigen Militärbeamtenkreisen kein Unbekannter ist. Aber ich halte es nicht für das Richtige. Meine Gegner hatten pfiffig sein wollen, waren aber gerade das Gegenteil von klug gewesen. Wenn ich der Verfolgte gewesen wäre, so hätte ich gerade die gangbaren Wege gewählt, um von dem einen in den anderen einbiegend und also verschiedene oder gar ganz entgegengesetzte Richtungen einschlagend den Verfolger von mir abzubringen. Es war ein so hartes Stückchen Reise, wie wir es nur jemals in Afrika hatten. Als ich den oberen Rand der Felsenplatte erreichte, zeigte es sich, dass ich mich nicht geirrt hatte. Ich sah eine weite Grasstrecke vor mir liegen, deren Ende nicht ersehen werden konnte. Die Abhänge der Berge waren entweder mit dichtem Dorngebüsch oder mit kolossalen schwarzen Kieseln bedeckt. Mitten durch das Gras zog sich ein dunkler Strich hin, die Fährte. Ich hatte sie also nicht verfehlt. Morgens weckt uns der Fischadler mit seiner merkwürdigen Stimme. Der Tau hing noch an den Halmen und flimmerte gleich Perlen und Diamanten im Strahle der aufgehenden Sonne. Es ist ein hohes Falsett und macht den Eindruck, als wolle er jemanden aus der anderen Welt herabrufen. Wer diese unheimliche Stimme einmal gehört hat, kann sie nie wieder vergessen. Die niedergetretenen Gräser hatten sich noch nicht wieder aufgerichtet. Sie klingt einem das ganze Leben hindurch in den Ohren. Aus der Windrichtung, der Bodenart und anderen Verhältnissen, die mit in Betracht zu ziehen waren, schloss ich, dass sich die Gesuchten etwa um einen 2-Stunden-Ritt vor mir befanden. Ringsum und oben und unten kletterte die Reisegesellschaft unter den erhitzten Felsen herum. Die Anstrengung der Muskeln, wenn sie von Felsspitze zu Kiesel sprangen, erschöpfte sie ungeheuer. An einer Stelle versperrte ein kahler Gebirgsvorsprung den Weg und musste auf einem gefährlichen und weiten Umweg überstiegen werden, wo die Felsenspitzen so heiß waren, dass es kaum möglich war, sich mit der Hand lange genug daran anzuhalten, um sicher vorbeizukommen. Nachdem wir also mühsam diese Strecke marschiert waren, weigerten sich unsere Makololo weiterzugehen. Nahe am Seeufer laute Stimmen von Eingeborenen. Wo wollt ihr hin, rufen sie. Wo wollt ihr hin? Was soll all das Herumreisen bedeuten? Die Führer erklärten, die Eingeborenen würden böse sein, wenn sie uns weißen Männern das Land zeigten. Sie wollen nicht zulassen, dass ich Tiefenmessungen im See vornehme. Die Makololo sagten zu Dr. Livingston, sie hätten immer gedacht, er hätte ein Herz. Jetzt aber glaubten sie, dass er keins hätte. Unser Führer verlässt uns, weil er bei uns keine bessere Kost erhält. Aber wir haben ja selbst nichts. Da wir keinen neuen Führer bekommen können, setzen wir unseren Marsch ohne einen solchen fort. Sie versuchten Dr. Livingston zur Rückkehr zu bewegen, weil es doch sonnenklar sein müsse, dass ein Anführer, der zu gehen versuche, wo kein lebender Fuß hintreten könne, unverkennbare Zeichen gegeben habe, dass er toll geworden sei. Alle Beschwerden trage ich in der vollen Überzeugung, auf dem richtigen Wege zu sein. Aber bin ich das? So viele Hindernisse sind vor mir aufgestiegen. Ich bitte zum guten Gott, er möge mir die Gnade erweisen, mich die Quellen des Nils entdecken zu lassen. Alle großen Männer des Altertums sehnten sich, die Quellen des berühmten Flusses zu entdecken und sehnten sich vergebens. Lass Satan nicht über mich triumphieren, o mein guter Herr und Heiland. Ich reite meine alten Karawanenwege, bin so vortrefflich beritten wie nur eben möglich, habe auch meine lang und oft bewährten Waffen bei mir, das Bowie-Messer, zwei Revolver, den schweren Bärentöter, aus dem eine gut gezielte Kugel genügt, um einen Löwen niederzustrecken und endlich den, wie ich wohl sagen darf, berühmt gewordenen Henry stutzen. Wie gesagt, gutes Pferd, aber Sonnenbrand. Untrinkbare Quellen unterwegs. Der Hunger treibt uns vorwärts. Und ein so armseliger Weg, dass man jeden Schritt des Pferdes in den Knochen fühlt. Wir kommen zu einem Dorf, umgeben von schönen Gärten mit Mais, Bananen und Erdnüssen. Aber die Bewohner sagen, geht nach dem nächsten Dorf. Und dort heißt es, wir brauchen euch hier nicht. Bin jetzt am Oberschenkel verwundet, weil ich meine anstrengendsten Ritte gerade in der heißesten Tageszeit gemacht habe. So schnell war ich geritten, dass ich nach meiner Berechnung die Feinde unbedingt noch vor Nacht erreichen musste. Und richtig, es dämmerte schon, als die Fährte schnurgerade nach einem Walde führte. Ich schlug einen kurzen Bogen, denn ich war sicher, dass sie dort im Walde ihr Lager aufgeschlagen hatten. Ich fühle mich so schwach, dass ich mich niedersetze und eine Hütte zum Ausruhen fordere. Eine Frau mit aussätzigen Händen gibt mir ihre Hütte, die nett und rein ist. Ein passendes Versteck für mein Pferd war bald gefunden. Ich machte mich auf, um das feindliche Lager zu beschleichen. 2 Tage und Nächte habe ich nun weder gegessen noch geschlafen. Ganz aus eigenem Antrieb bereitet die Frau mit den aussätzigen Händen eine Art süßer gekochter Maisklöße. Denn sie sagt, sie sehe, dass ich hungrig sei. Aber ich wage aus Furcht vor dem Aussatz nicht zu essen. Sie redet mir freundlich zu. Iss, du bist schwach vor Hunger. Dies wird dich stärken. Ich bringe ihr das Gericht aus den Augen und segne ihr mütterliches Herz. Könnte auch jetzt das Essen nicht ansehen. Habe nur den Kaffee förmlich hinuntergezwungen. Trotzdem bin ich frohen Mutes und voller Unternehmungslust. Glücklicherweise bestand der Boden aus weicher Humuserde. Es gab keine Steine, die durch einen unvorsichtigen Schritt ins Kollern kommen konnten. Natürlich weiß ich, dass ich einer großen Gefahr entgegengehe. Aber ich habe ganz und gar keine Lust, mich vor derselben zu fürchten. Bei Gelegenheiten, wie die jetzige eine war, verhält man sich in der Weise, dass man hinter einem Baum stehend mit den Augen die Umgebung absucht und zugleich das Ohr zur Hilfe nimmt, jedes verdächtige Geräusch zu entdecken. Das Anschleichen ist nämlich eine gar nicht so leichte Kunst, wie man vielleicht denken mag. Ich habe derselben viele, viele Male mein Leben zu verdanken gehabt. Ich bin überzeugt, dass sie mir auch während meiner jetzigen Reise Nutzen bringen wird. Hat man keinen Grund zum Misstrauen gefunden, so sucht man so rasch wie möglich den nächsten Baum zu erreichen, von dem aus man das Spähen und Lauschen fortzusetzen hat. Aus Erfahrungsgründen trage ich Hose, Weste und Jacke von einem leichten dunkelgrauen Stoff. Binnen einer halben Stunde kam ich so weit vorwärts, dass ich endlich Stimmen hörte. Dunkelgrau, weil diese Farbe das Anschleichen am besten gestattet. Meine Abschätzung der Gegend und der Entfernungen war also richtig gewesen. Obgleich es nicht etwa leicht ist, so wie in meiner Lage, in fernem Lande zwischen Bergen und Wäldern, die man nicht kennt, und wo die Lichtverhältnisse und der verschiedene Feuchtigkeitsgehalt der Luft das Auge täuschen, vorherzusagen, in welcher Weise und zu welcher Zeit man auf Umwegen, zu denen man etwa gezwungen ist, einen bestimmten Ort erreichen werde. Wer sich, wie ich, jahrelang in der Prärie herumgetrieben hat, bei dem hat sich, wenn das Wort erlaubt ist, ein Örtlichkeitsinstinkt entwickelt, der ihn wohl nur selten im Stich lässt. Jetzt wurde die Sache schwieriger. Man muss aber auch stets darauf bedacht sein, keine sichtbaren Fußeindrücke dabei zu hinterlassen. Ich sah mich gezwungen, auf allen Vieren zu gehen. Nicht auf den Händen und Füßen, sondern auf den Finger- und Zehenspitzen. Was das heißt, das weiß freilich bloß der, der es auch ausgeführt hat. Ich ging also mit den Fußspitzen voran und mit den Fingern hinterdrein, trat mit den letzteren stets genau in die Spur der ersteren und wischte nach jedem Schritt diese Spur mit der Hand wieder auf. Ich kenne keine körperliche Anstrengung, die so viel Kraft und Ausdauer erfordert. Nun musste ich mich verstecken. Aber wie? Ich brauchte nicht lange zu suchen. Vor mir gab es nämlich ein dichtes Strauchwerk. Es ist selbstverständlich, dass die Fortbewegung eine höchst langsame ist. Als ich darunter kroch, bemerkte ich, dass es stachelige Mimosen waren. Aber ich war nun da und musste, wenn ich sicher sein wollte, immer tiefer hinein. Das war zunächst unangenehm, denn die spitzen Stacheln drangen durch mein Gewand und stachen mich auch in die nackten Hände. Außerdem war es auch gefährlich, denn es waren hier giftige Schlangen zu vermuten. Eine schlimme Gesellschaft. Der Biss einer solchen Schlange wäre unter den gegenwärtigen Verhältnissen unbedingt tödlich gewesen. Aber so geht es, wenn man des Nachts zum Besten fremder Menschen in den Wäldern herumtrieb. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Und die Leute geben uns falsche Auskunft. Weshalb? Es ist mir unerklärlich, da wir doch ehrlich und freundlich mit ihnen umgehen. In der Erscheinung weißer Männer muss für die unverdorbenen Eingeborenen von Afrika etwas furchtbar Abstoßendes liegen. Blaue Augen erscheinen ihnen wild, ein roter Bart abscheulich. Ein Mann kommt uns nach und versucht uns irre zu führen. Wenn wir beim Eintritt in Dörfer, die vorher von Europäern nie besucht worden waren, einem Kind begegneten, so wollte es in dem Augenblick, wo es uns sah, in Todesangst davonlaufen. Durch das wilde Geschrei des Kindes aufgeschreckt, stürzte die Mutter aus ihrer Hütte heraus, flog aber beim ersten Blick auf uns wieder zurück. Hunde zogen den Schwanz ein, Hühner ließen ihre Küchlein im Stich und flogen schreiend auf die Firste der Häuser. Niemand kann uns sagen, wohin die Flüsse gehen. Sie wissen blutwenig von der Geografie ihres Landes. Diese letzte Reise hat mein Herr ganz grau gemacht. Das eben noch so friedliche Dorf wurde ein Schauplatz der Verwirrung und des Tumults, bis sie durch die lachende Versicherung unserer Mannschaft, dass weiße Menschen keine schwarzen Leute essen, beruhigt wurden. Immer mehr werde ich von der Besorgnis gequält. Es werde sich am Ende herausstellen, dass ich doch dem falschen Flusse, vielleicht dem Kongo, gefolgt bin. Wer möchte sich wohl dafür der Gefahr aussetzen, in den Topf eines Kannibalen und von da in den Magen eines Schwarzen zu wandern? Ich hatte Glück. So viel Glück, dass ich es gar nicht größer hätte haben können. Grad vor mir, in einer weiten Mulde, saßen die Leute, denen ich nun schon zwei Tage gefolgt war, und verzehrten ihr Abendessen. Sie ahnten keinen Menschen in der Nähe und sprachen so laut, dass ich jedes Wort hören konnte. Verstehen aber konnte ich nicht. Ihre Sprache war mir unbekannt. Ich beschäftigte also meine Augen mehr als meine Ohren. Dieses Wagnis kann unangenehm für mich ausfallen. Es waren wilde und, wie es schien, gewalttätige Kerls, denen ich nicht weniger als alles zutrauen konnte. Aber ich habe mein Messer und die Revolver bei mir. Ein gutes Gefühl ist es trotzdem nicht, so nah bei Wegelagern sich zu befinden, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Die meisten von ihnen waren Schwarze. Sie hatten mehrere kleine Feuer angebrannt, die nur wenige Schritte weit leuchteten. Ihr Anführer saß am vorderen Feuer. Seine Hautfarbe war fast so dunkel wie die eines Negers. Man kann sich denken, welche Freude ich jedoch hatte, als ich endlich den sah, der für mich die Hauptperson war, den Gefangenen. Leider hatte man ihn nach dem Feuer geschafft, das am entferntesten von mir brannte. Er war an Händen und Füßen gefesselt und saß finsteren Blickes zwischen zwei Wächtern, die geladene Flinten in der Hand hielten. Wer war dieser Mann? Sein von einem schönen Vollbart umrahmtes Gesicht war von der Sonne dunkel gebrannt. Die Farbe seiner Augen zu erkennen war mir nicht möglich. Ein Gesicht mit einem solchen Barte konnte aber nur blaue Augen haben. Das Anschleichen und Belauschen kann unter Umständen die Körper, aber auch die Geisteskräfte des geübtesten Mannes vollständig aufzehren. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass ich dieses Gesicht kannte. Ich sah schärfer hinüber. Sollte es wahr sein? Ich habe solche Fälle sogar in mir selbst erlebt. Mein guter, kühner Kamerad aus der Prärie. Ja, er musste es sein. Ich machte unwillkürlich eine Bewegung, sodass die Blätter raschelten. Glücklicherweise achtete niemand darauf. Es ist eben nicht einfach, stundenlang eine stille, regungslose und schweigsame Geduld zu üben. Es war kein Zweifel möglich. Er war es wirklich. Mein alter, guter, wenn auch etwas sonderbarer Freund David. Es stand sofort bei mir fest, dass ich ihn befreien musste. Aber wie? Ich musste ihn heimlich herausholen. Vielleicht war es mir möglich, unbemerkt in das Lager hinabzukommen. Aber dann, die beiden Wächter mussten mich unbedingt kommen sehen, wenn ich mich ihrem Feuer näherte. Dass es hier eine Menge solcher wilden Menschen geben kann, das ist sehr leicht erklärlich. Es liegt an den hiesigen Verhältnissen. Auch wenn mich ein rascher Sprung zu ihnen brachte, wenn ich sie niederschlagen konnte, Zeit zum Schreien fanden sie doch. Blieb mir aber so viel Zeit noch, die Fesseln des Gefangenen zu lösen. Liest man doch heutzutage in fast jeder Nummer irgendeiner Zeitung von gewaltsamen Räubereien und Ausplünderungen. Und wie wollte ich mit ihm fahren? Die Schwarzen würden gewiss über uns kommen, ehe es auch nur dem ersten von uns beiden möglich war, aus dem Lager herauszukommen. Nein, die Verhältnisse hier waren zu ungünstig. Ich musste meinen Plan aufgeben, wenn ich nicht mich und David der größten Gefahr aussetzen wollte. Es hieß, die hiesigen Eingeborenen seien tapfere, aber blutdürstige Wilde. Später erfuhren wir, dass sich schon bald nach dem Aufbruch unserer Reisegesellschaft die Nachricht verbreitet hatte, Dr. Livingston sei mit vergifteten Pfeilen erschossen worden. Im Allgemeinen sind die Leute eher höflich. Doch die Aufregung, die sie beim Anblick von Fremden ergreift, macht sie lärmend wie unartige Kinder. Als wir uns ihren Dörfern näherten, versammelten sich die Eingeborenen tatsächlich in großer Zahl. Alle mit Bogen und vergifteten Pfeilen bewaffnet. In ihrer Neugierde sind sie mitunter ziemlich roh. Meine Personenverrichtungen erregen oft schallendes Gelächter. Manche Eingeborenen wurden sogar beobachtet, wie sie hinter Bäume schlüpften und zielten, als ob sie zu schießen im Begriffe wären. Wenn man von 300 bis 400 solcher Wilden umgeben ist, so fürchtet der, der ihre Art und Weise nicht kennt, man werde im nächsten Augenblick von ihnen angefallen werden. Die armen Geschöpfe denken aber nicht daran. Sie sind froh, wenn man ihnen nichts tut. Einmal hatten sich wenigstens 500 Eingeborene versammelt und befahlen uns anzuhalten. Ein junger Bursche hielt eine zornige Rede, während er mit seinem Bogen und seinen Pfeilen von einer Seite auf die andere tanzte und uns grimmige Gebärden machte. Man muss ihnen Zeit lassen, sich mit einem bekannt zu machen. Nur so können sie ihre erste Furcht überwinden. Ein alter Mann unterbrach den Burschen und befahl ihm, sich niederzusetzen und zu den Fremden nicht in solcher Weise zu reden. Er gehorchte aber nur unwillig, indem er durch finstere Blicke seinen Trotz andeutete und sehr bezeichnend seine großen Lippen hervorstieß. Ihre Furcht ist durchaus begründet. Immer häufiger sehen wir Dörfer, deren Hütten und Gärten zerstört sind. Als Dr. Livingston erklärte, dass wir Engländer wären und gekommen seien, weder um Sklaven mitzunehmen noch um zu kämpfen, sondern nur, um einen Weg zu öffnen, auf dem unsere Landsleute folgen könnten, um Baumwolle und andere Produkte des Landes zu kaufen, da wurden die Leute sogleich sehr freundlich. Der Einfall der Sklavenhändler hat das ganze Land unsicher gemacht. Wahrhaftig, sagten sie, das Land ist voller Baumwolle. Wenn diese Engländer kommen, sie zu kaufen, werden sie uns reich machen. Viele sind vor dem Raubgesindel geflohen. Andere Stämme waren misstrauischer und nur schwer zu überzeugen, dass der Zweck, um dessen Willen wir in ihr Land kamen, wirklich der sei, den wir angaben. Ein Häuptling sagte uns, es seien schon früher Reisegesellschaften mit einer ebenso plausiblen Geschichte zu ihnen gekommen. Sie wären aber nach wenigen Tagen über seine Leute hergefallen und hätten eine Anzahl von ihnen als Sklaven fortgeführt. Ich habe vor, noch viel, sehr viel zu schreiben. Stoff ist ja mehr als genug da, zumal neuer, hochinteressanter. Bin auf Menschenjäger gestoßen. Der gute, ehrenwerte David in der Hand von Räubern. Jawohl, Menschenjäger. Selbstverständlich musste ich ihn nachhalten. Aber das hatte nun keine große Eile, weil ich mich doch erst abends wieder an sie heranschleichen konnte. Es scheint wahrhaftig mein Schicksal zu sein, auf allen meinen Reisen mit Personen in Berührung zu kommen, die ihrer Freiheit beraubt werden. Natürlich muss ich eingreifen und helfen. Trotz seiner 6 Dezennien ist Karl May immer noch unternehmend und tatbereit, wenn es dem Wohle anderer gilt. Wir kommen an einem Mann vorüber, der mit dem Hals an einen Baum gebunden ist. Er ist tot. Die Angeborenen sagen, er habe nicht Schritt halten können mit den übrigen Sklaven und sein Herr habe nicht gewollt, dass er das Eigentum eines anderen würde. Am Wege liegt eine Sklavin, erschossen oder erstochen in einer Blutlache. Eine Gruppe Männer steht gaffend auf einer Seite, eine Gruppe Frauen auf der anderen. Sie sagen, ein heut durchgekommener Sklavenhändler habe sie getötet, aus Wut über den Verlust des für sie gezahlten Preises, da sie nicht mehr imstande gewesen sei, weiterzugehen. Wenig später finden wir eine Anzahl aneinander gefesselter Sklaven, die aus Mangel an Lebensmitteln von ihrem Herrn im Stich gelassen worden sind. Einige sind noch ganz jung. Sie sind zu schwach, um sagen zu können, woher sie kommen. Unsere Expedition war, trotz verschiedener widriger Umstände, bis zu diesem Punkte in der Verfolgung ihrer Ziele überaus glücklich. O Herr, es ist noch viel zu tun. Lass mich mein Werk zu Ende bringen. Hunger und Krankheit will ich ertragen. Auch die Aussicht, dass ich dabei den Tod finden könne, soll mich keinen Augenblick schwanken lassen. Gelänge es mir, etwas über die Nilquellen ans Licht zu bringen, ich wäre für alle aufgewendete Arbeit überreich belohnt. Wir ermittelten, dass die in vielen Distrikten des Landes gesammelte Baumwolle von sehr vorzüglicher Qualität war. Besser noch und billiger als die gewöhnliche New Orleans-Wolle. Doch bei den vielen Schwierigkeiten, die mir in den Weg gelegt werden, fange ich an zu zweifeln, ob der göttliche Wille und die göttliche Gnade mit mir sind. Das Klima und der Boden wurden für den Anbau der verschiedensten Produkte so angemessen befunden, dass man nie die Gefahr zu befürchten braucht, die Ernte möchte durch Fröste vernichtet werden. Europäer könnten leicht eine Ernte europäischen Getreides, zum Beispiel Weizen, und 2 oder 3 Maisernten jährlich einbringen. Pflanzen, die in anderen Ländern viel Pflege verlangen, Tabak, Sesam, Indigo, die Rizinus- und Sennispflanze, sahen wir üppig und so gut wie wild zu unseren Füßen wachsen. Wir konnten beobachten, dass die Eingeborenen mit Freude Ackerbau trieben und oft mehr anbauten, als zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nötig war. Es war nichts Ungewöhnliches, die ganzen Bewohner eines Dorfes, Männer, Frauen und Kinder, in starker Tätigkeit auf den Feldern zu sehen, während der Säugling dicht dabei unter einem schattigen Busche lag. Zum ersten Mal kommen wir mit Sklavenjägern in Berührung. Sie erscheinen als ein Haufen wohlbewaffneter und fantastisch gekleideter Leute unter den Bäumen eines Dorfes. Auf die Frage, ob die Eingeborenen für Europäer arbeiten würden, dürfen wir eine bejahende Antwort geben. Die Bande ist im Begriff, zu plündern. Die Dorfbewohner sind auf das andere Ufer geflüchtet und winken uns zu, die Räuber anzugreifen. Auch die Frage des Wassertransports darf als gelöst gelten. Die Möglichkeit dazu besteht, auf dem ganzen Weg bis England, mit Ausnahme einer einzigen Tragstelle an den Wasserfällen vorbei, wo aber eine Straße von weniger als 40 Meilen mit geringen Kosten sich herstellen ließe. Wir stehen mit unserem ganzen Gepäck auf einer Anhöhe und warten ab, wie die Sache ausgehen wird. Schließlich kommen 2 Räuber zu uns und sagen, sie hätten 5 Leute gefangen. Offensichtlich halten sie auch uns für Sklavenhändler. Ein gewaltiger Mangel wurde jedoch darin empfunden, dass es dort keine christlichen Eingeborenen gab, die, was sie auch für Fehler haben mochten, doch immerhin die Eigenschaft besitzen würden, zuverlässige Handelsagenten zu sein. O Herr, ich werde dieses schöne Land noch besser bekannt machen, auf dass es einst zu einem wohnlichen und angenehmen Aufenthalt von Menschen werde. All unser Vertrauen setzen wir daher auf die Mission, die in dieser Gegend eine vollkommen neue Ära eröffnen wird. Leider gelang es mir nicht, den Vorsprung meiner Feinde bis zum Abend aufzuholen, obwohl ich so schnell ritt, wie es die Umstände nur erlaubten. Es wurde bald Nacht und da musste ich lagern, sonst hätte ich die Spur leicht verlieren können. Am frühen Morgen brach ich wieder auf. Meine jetzige Reise wird nun viel länger dauern als eigentlich geplant. denn es geht immer langsam vorwärts. Natürlich musste ich annehmen, dass die Bande während der Nacht gerade so wie ich gerastet habe. Aber ich ritt Stunde um Stunde und sah doch nicht die Spur eines Lagerplatzes. Das war sehr auffällig. Oft sind bedeutende Umwege notwendig. Warum diese plötzliche Eile? Das musste gewisse Gründe haben. Aber ich konnte noch so lange nachdenken, es fiel mir keine stichhaltige Erklärung bei. Dafür bringe ich aber einen so reichen Stoff mit heim, dass ich an Sujets nie Mangel leiden werde. Ich ritt, ich weiß nicht wie lange schon, durch einen Wald, dessen Riesenbäume ein Laubdach bildeten, durch das selbst die Sonne Afrikas nicht ein Strahl zu sehen übermochte. Unter den dichten Blätterhallen lag ein Boden, der unmöglich als Erde bezeichnet werden konnte. Sumpf, bodenlos tiefer Sumpf war es, auf dem ich mich bewegte. Ein mit Wasser, Moos und anderen Sumpfpflanzen bedeckter dicker Brei, der bei jedem Schritt den Reiter und sein Tier zu verschlingen drohte. In der kurzen Zeit meiner Reise habe ich schon Stoff für 5 bis 6 Bände gesammelt. Das schwappte und schnappte, klitschte und klatschte, schob sich nach vorn und schlickerte wieder zurück. Ich kam aus der Sorge, in diesen Schlamm hinabgezogen zu werden, gar nicht heraus. Täglich kommen neue Anschauungen und Gedanken. Jeden Augenblick glaubte ich, mein Pferd und mich in dem klebrigen Teige verschwinden zu sehen. Doch es verschwand nicht und ich auch nicht. Täglich öffnen sich neue Gesichtspunkte. Wie war das zu erklären? Ich konnte wohl diese Frage aufwerfen, aber nicht die Antwort darauf finden. Der Hauptgegenstand unserer Forschung bestand nicht darin, Wunder zu entdecken, die bald ihr Interesse verlieren, zu staunen oder von Barbaren angestaunt zu werden, sondern vielmehr das Klima, die Naturprodukte, die Lokalkrankheiten und die Eingeborenen kennenzulernen. Es müsste eigentlich jedem klar sein, dass meine Bücher nicht in meiner Studierstube entstehen, wie hier und da ein kluger Mann sich ausgesprochen hat. Ich halte auf allen meinen Reisen die Augen offen. Selbstverständlich achteten wir auch auf Bodenschätze. Bei solcher Gelegenheit war es übrigens, dass ich ein Goldfeld, ein reiches, ausgedehntes Goldfeld entdeckte. Häufig wurde Eisenerz aus den Hügeln gegraben. Und fast jedes Dorf hatte seine Schmelzhütte, seine Kohlenbrenner und Grubschmiede. Ort, Zeit und dergleichen verschweige ich. Warum? Das wird man gleich sehen. In manchen Gegenden war Steinkohle fast der einzige Gegenstand, der vorkam. 12 Reitstunden lang kann der Kenner das goldhaltige Gestein zutage treten sehen. Es fehlt an den nötigen Werkzeugen und die gebotene Heimlichkeit erschwert den Prozess noch mehr. Trotzdem ergibt ein kopfgroßes Stück Muttergestein für ca. 40 bis 45 Mark reines Gold. Die Kohle strich dort in großen Klippenprofilen zutage. Eine Schicht, die wir maßen, war 25 Fuß dick. Dazu kommen noch wertvolle Nebenprodukte und Nebenfunde, die ich natürlich nach Deutschland geschickt habe, um sie fachmännisch untersuchen zu lassen. Schon beim ersten Versuch fanden wir, dass die Kohle gut brannte. Nein, nein, man denke ja nicht, dass ich mich einer Illusion überantwortet habe. Die Goldfelder sind da, sind wirklich da. Doch niemand ahnt etwas davon. Wir trieben daher einen Schacht von etlichen 30 Fuß und fanden, dass die Kohle immer besser wurde, je weiter wir eindrangen. Dieser Fund lässt mich kalt, ich brauche ihn nicht. Denn ich habe mehr als genug, um nicht darben zu müssen. Diese geordnete, fleißige Arbeit segnet Gott. Das habe ich selbst erfahren. Die Eingeborenen schienen nie darauf gekommen zu sein, dass Steinkohle brennt. Als wir sie davon unterrichteten, schüttelten sie die Köpfe und lächelten ungläubig. Das Graben und Kämpfen um den goldenen Klumpen aber tötet Leib und Seele. Die Eingeborenen betrachteten es als ein reines Reisemärchen. Als sie die Kohle dann frei auf unserem Holzfeuer brennen sahen, waren sie ganz erstaunt. Sie sagten, dass man diese Kohle überall zwischen den Hügeln in Massen sehe. Ich kann das Geheimnis mit in das Grab nehmen, ohne dass es mich eine Spur von Überwindung kostet. Tja, wenn die Gegend in der Nähe einer deutschen Kolonie oder Ansiedlung läge, dann würde ich vielleicht nicht schweigen. Aber Fremden? Nein. Das war ein Ritt, wie ich noch keinen gemacht hatte und mir auch keinen wieder wünsche. Es war nicht nur der sumpfige Weg. Die Stechmücken machten mir entsetzlich zu schaffen. Und das, was ich einatmete, war nicht Luft, sondern geradezu Fieberzimmer. Wir waren jetzt am Ende der heißen Jahreszeit. Alles war dürr und staubig. Die Atmosphäre mit einem blauen Nebel angefüllt und sehr schwül. Ich hatte es redlich satt. Wir wateten durch einen trüben Fluss, der uns bis an den Unterleib ging. Dr. Livingston war nicht ohne Besorgnis, dass ein Krokodil zufällig einen weißen Mann gerne als Mittagsmahl verspeisen möchte. Was hatte diese Kerls nur veranlasst, durch diese Hölle zu ziehen? Mir wurde nun doch ein wenig bange um David. Man sagte uns, wir wären nur 10 Tagesreisen von einem großen See entfernt, den noch kein Weißer gesehen habe. 4 bis 6 Wochen Zeit hätte uns eine geografische Heldentat gesichert. Aber die Regen waren nahe und verschiedene Leute machten uns darauf aufmerksam, dass wir bald von Morästen umringt und nicht imstande sein würden zu reisen. Endlich wurde der Boden fester. Die Baumwipfel wurden lichter. Ich fühlte, dass die Luft wie Nektar in der Kehle mir leichter und belebend in die Lunge drang. So wurde es also für ratsam gehalten, dass die Reisegesellschaft ans Meer zurückginge, um nach England heimzukehren. Heller Sonnenschein drang mir entgegen. Nach der bisherigen langen Dämmerung war es, als ob mir ein förmliches Lichtmeer entgegenflute. Büsche sah ich und Gras, grünes Gras, das an Saftigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Mein Pferd war nicht zu halten. Es lief so weit wie möglich hinein, um sich nach der Wanderung durch den fieberstinkenden Morast endlich satt zu fressen. Heute kommen wir in Dörfer, die von ihren Bewohnern nicht verlassen sind und wo wir mit Lebensmitteln reichlich versorgt werden. Wir danken Gott, dass er uns gnädig so weit geführt hat. Ja, ich hatte ein großes Wagnis bestanden. Vielleicht lag ein noch größeres vor mir. Später gehe ich auf den Markt am Flusse, wo etliche 100 Männer und Frauen beisammenstehen. Es ist heiß und schwül. Schon will ich den Ort wieder verlassen. In diesem Augenblick, ich bin keine 30 Schritte von dem Haufen entfernt, fallen Schüsse. Die Menge stiebt wie wild auseinander. Ich weiß nun, dass hier das Gemetzel begonnen hat. Denn auch am unteren Ende des Marktes wird das Feuer eröffnet. Da zuckte es vor mir wie ein Wetterleuchten über den Horizont. Was war das? Der Himmel begann sich zu röten. Alles drängt in die Bucht, wo die Boote liegen. Aber die Bucht ist zu eng für so viele. Männer und Frauen von Kugeln verwundet, drängen sich hinein und stürzen ins Wasser. Im Süden wurde es immer heller. Der Himmel glühte. Viele versuchen durch Schwimmen sich zu retten. Sie sind dem unvermeidlichen Untergang geweiht. Schuss auf Schuss wird auf die Hilflosen abgefeuert. Was hatte das zu bedeuten? Das konnte doch nur ein Feuer sein, ein großes Feuer. Ich warf mich aufs Pferd. Mancher der Schwimmenden verschwindet ganz ruhig in der Tiefe, während andere, bevor sie versinken, ihre Arme emporrecken, als wollten sie dem Vater im Himmel das an ihnen begangene Verbrechen klagen. Erst ging es zwischen den Büschen hin, dann weit über offenes Land. Der Feuerschein war jetzt nicht mehr so hell wie vorher. Ich kam an Feldern vorüber. Schließlich erreichte ich... Ja, was? Ich zügelte mein Pferd, denn vor mir sah ich ein langgezogenes Buschwerk, aus dem schwarzer Rauch emporquoll. Immer noch fährt die Bande fort, mit unerhörter Bosheit zu plündern und Sklaven zu jagen. Überall stehen Rauchsäulen in der Luft. Ich zähle 7 brennende Dörfer. Ich stieg aus dem Sattel, legte mich auf die Erde nieder und schob mich in das Gebüsch hinein. Nicht lange und ich hatte die ganze grauenhafte Szene deutlich vor mir. Zu meiner Rechten lag ein niedergebranntes Dorf. Zwischen den glimmenden und qualmenden Trümmern sah ich zahlreiche Überreste halb verkohlter Menschen liegen. Gerade vor mir, in Reihen eng nebeneinander und gefesselt, lagen die unglücklichen Neger, die vor kurzer Zeit noch so ruhig, so ahnungslos in diesem Dorf gelebt hatten. Es werden viele Gefangene gemacht. Die Schützen gehen dabei so blind und toll zu Werke, dass sie sogar 2 von ihren eigenen Leuten töten. Zu meiner nicht eben freudigen Überraschung erkannte ich in den Gestalten, die mit Peitschen in den Händen in den Reihen auf und nieder gingen, meine Feinde. Das also war ihr Geschäft, Menschenjagd. Ihr Anführer stand bei den Kindern. Diejenigen von ihnen, die er für kräftig genug fand, den weiten Transport auszuhalten, blieben liegen. Die anderen, die er mit einem verächtlichen Winke seiner Hand bezeichnete, wurden zur Seite getragen und dort niedergeworfen. Niemand wird je genau sagen können, wie viele Opfer dieser helle, schwüle Tag gekostet hat. Kaum war seine Untersuchung beendet, hörte ich ihn einen Befehl aussprechen. Sogleich eilten mehrere seiner Leute zu den ausgeschiedenen Kindern. Die Messer dieser Unmenschen blitzten. Ich schloss die Augen. Als ich wieder hinübersah, lebte keines von den Kindern mehr. Vom linken Ufer her höre ich lautes Wehklagen. Oder ein Reich komme über uns. Die Mütter und Väter der Ermordeten schrien und heulten vor Schmerz. Die Armen, man brachte sie durch Peitschenhiebe zum Schweigen. Einige, bei denen dieses Mittel nicht fruchten wollte, wurden einfach erschossen. Ich fühlte eine Wut in mir, die gar nicht zu beschreiben ist. Mein erster Impuls ist, mein Pistol auf die Mörder abzufeuern. Meine Glieder zitterten förmlich. Nicht aus Schwäche, sondern infolge des inneren Grimms. Aber meine Begleiter beschwören mich, ich solle mich nicht in Bluthändel einlassen. Schon unterwegs war uns von den Scheußlichkeiten dieser Schurken berichtet worden. Anfangs trauten wir den Erzählungen nicht und glaubten, sie wären bloße Übertreibungen. Auf unserem Rückmarsch konnten wir uns jedoch mit eigenen Augen überzeugen, dass die Berichte nicht über die Wahrheit hinausgegangen waren. Ich zermarterte mir das Gehirn mit der Frage, ob es nicht möglich sei, die armen Schwarzen zu retten. Aber wie? Hin zu ihnen konnte ich nicht. Die Übermacht der Feinde war zu groß. Ich hätte mein Leben aufs Spiel gesetzt. Mit bitterem Kummer sahen wir, dass uns die Sklavenjäger auf den Füßen gefolgt waren. Indem wir das Land öffneten, durch das vorher kein Weißer zu ziehen gewagt hatte, waren wir wider unseren Willen zu Werkzeugen des Sklavenhandels gemacht worden. Ein einziges Menschenleben gegen dasjenige so vieler. Hätte ich nur gewusst, dass ich den beabsichtigten Erfolg wirklich erreichen würde, ich hätte mein Leben gern in die Schanze geschlagen. Doch was konnte es ihnen nutzen, wenn ich ohne Erfolg blieb und hier ermordet wurde? Das Herz tat einem weh, wenn man die weit verbreitete Verwüstung sah. Die Flussufer, einst so volkreich, waren jetzt ganz still. Die Dörfer niedergebrannt. Allenthalben war der Anblick und Geruch von Leichen. Nein, es gab nur einen Weg. Zuerst musste David gerettet werden. Er war mir in allen Fährlichkeiten ein treuer Freund gewesen. Ich hegte keinen Zweifel, dass er mir später behilflich sein würde, auch die bedauernswerten Schwarzen zu befreien. Aber wo war er? Wohin wir auch spazierten, überall sahen wir menschliche Gerippe in jeder Richtung. Und es war peinlich interessant, die verschiedenen Stellungen zu beobachten, in denen die armen Menschen ihren letzten Atemzug getan haben. Indem ich meine Augen rundum gleiten ließ, blieben sie an einem der wenigen hier stehenden Bäume haften. Ja, da war David. Man hatte ihn dort festgebunden. Kein Mensch achtete jetzt auf ihn, denn alle Augen waren auf die gefangenen Sklaven gerichtet. Das war sehr vorteilhaft, doch brauchte ich ein zweites Pferd, wenn der Streich gelingen sollte. Viele hatten ihr Leben unter schattigen Bäumen geendet. Manche lagen noch neben dem Weg, wo sie in ihrer Schwäche hingefallen waren und den Geist aufgegeben hatten. Ein ganzer Haufe war hinter einem Dorfe hinabgeworfen. Da hörte ich links neben mir Geräusche wie von Pferden. Ich wandte mich nach dieser Richtung. Ich hatte mich nicht getäuscht. Es waren Pferde. Und zu meinem Glück waren keine Wachen dabei. Ich nahm eines von ihnen beim Zügel und führte es fort. Die wenigen Unglücklichen, die bei unserer Ankunft noch lebten, befanden sich in einem Zustand des Verhungerns, da sie durch die plündernden Horden alle ihre Lebensmittel verloren hatten. Sie sammelten Insekten, Wurzeln, wildwachsende Früchte und was nur irgend sich essen ließ, um ihr Leben hinzuschleppen. Jetzt galt es, schleunigst zu handeln. Mit leisen, aber raschen Sprüngen schnellte ich hinter den Baum, an dem der Gefangene angebunden war. Sie hatten ihren ganzen früheren Geist verloren und antworteten auf unsere Fragen nur mit glanzlosen Augen und wimmernden Tönen. Einige rasche Schnitte und David war frei, noch ehe bei der Raschheit des ganzen Vorgangs derselbe von irgendeinem der Feinde bemerkt worden war. Alles kultivierte Land verfiel. Baumwolle, die von bester Qualität war, fiel jetzt von den Sträuchern herab, um der Fäulnis überlassen zu werden. Es gab ja niemanden, der das angesammelt hätte, was in Lancashire von so großem Wert gewesen war. Ich nahm David bei der Hand und zog ihn mit mir fort. Kannst du laufen, fragte ich eilig. Er antwortete nicht, dazu war auch keine Zeit, denn nun hatten sie doch seine Flucht entdeckt. Ein wütendes Geheul erfüllte die Luft, Schüsse krachten. Kurz, was vor noch nicht langer Zeit die Wohnstätten von Menschen gewesen waren, die in Frieden und Überfluss lebten, davon hatten jetzt wilde Tiere Besitz ergriffen. Eigentlich war es mir nicht konvenient, vor diesen Menschen davonzulaufen. Aber ich wusste, dass unsere Rettung nur von unseren Beinen abhing. Trotz tagelanger Fesselung hielt David gleichen Schritt mit mir. Er musste eine ganz respektable Lunge und prachtvolle Sehnen haben, denn die Feinde blieben weit hinter uns zurück. Als wir die Pferde erreichten, blieb uns gerade genug Zeit aufzuspringen und einen genugsamen Vorsprung zu gewinnen, sodass uns keine Kugel erreichen konnte. Erst jetzt durchbrachen die Sklavenjäger das Gebüsch, reckten, als sie uns in Sicherheit sahen, die Arme in die Luft und schnitten uns boshafte Grimassen. Dieser Anblick brachte uns zu der Erkenntnis, dass hier ein gesetzlicher Handelsverkehr niemals begründet werden kann. Es sei denn, es gelänge, den Menschenhandel zu unterdrücken. Ich muss fliehen, denn die Räuber hassen es, mich als Zeugen ihrer kaltblütigen Grausamkeit in der Nähe zu wissen. Ein kurzer Marsch bringt mich aus dem Bereich dieser Menschen. Natürlich entfernten wir uns nicht allzu weit von unseren Feinden, doch weit genug, um von ihnen nicht entdeckt zu werden. Einmal versperrt uns ein Haufen lärmender Kerle den Weg. Aber ich durchbreche den Haufen und meine Begleiter folgen mir nach. Jetzt endlich hatten wir Gelegenheit, uns zu begrüßen. Mir war schon aufgefallen, dass David mich nicht erkannt hatte. Ich schritt daher, als wir von den Pferden gestiegen waren, auf ihn zu und fragte ihm die Hand reichend, »Mr. David, wie ich vermute?« »Jawohl«, sagte er mit freundlichem Lächeln und wir drückten uns die Hände. Dann plötzlich schrie er auf, riss mich an sein Herz und drückte mich, dass ich auch hätte schreien mögen. Dabei nannte er sich wohl 10-mal den dümmsten Menschen, den es nur geben könne, weil er mich nicht sofort erkannt hat. Ein heftiger Regen überfällt uns und zwingt mich, erschöpft wie ich bin, eine Stunde lang unter einem Schirm zu sitzen, bemüht, meinen Koffer trocken zu halten. Ja, so war er. Stolz, edel, kalt, wortkarg, kühn bis zur Verwegenheit und dabei voll Aufopferungsfähigkeit, wenn sein Herz einmal freundschaftlichen Regungen zugänglich geworden war. Die Messe ist mir sehr übel bekommen. Ich habe Fieber. Bei jedem Schritt, den ich mache, schmerzt die Brust. Neben diesen zahlreichen Vorzügen besaß der gute David allerdings einige kleine Eigentümlichkeiten, die ihn sofort als Engländer kennzeichneten und einen Fremden gar leicht seltsam berühren konnten. Regen, Regen und wieder Regen. Als ob er sich niemals erschöpfen wolle. Der Regen hindert jede Umschau und macht alles nass und morastig. Wer ihn nicht näher kannte, der musste ihn einfach für einen jener zugeknöpften, schweigsamen Englishmen halten, die alle Winkel der Erde durchstöbern, selbst die entferntesten Länder unsicher machen, die größten Gefahren und gewagtesten Abenteuer mit unendlichem Gleichmute bestehen und endlich müde und übersättigt die Heimat wieder aufsuchen, um als Mitglied irgendeines berühmten Reiseclubs einsilbige Bemerkungen über die gehabten Erlebnisse machen zu dürfen. Der Marsch hat mich doch bedenklich angegriffen. Zuletzt ist mir, als ob mich meine Füße nicht mehr tragen wollen. Wir rasten nahe bei einem Sumpf, wo wir, da wir steif und schwach sind, die Nacht zubringen. Natürlich erklärte sich David sofort bereit, bei der Rettung der gefangenen Sklaven mitzutun. So folgten wir also den Sklaven zu. Heimlich, doch immer auf dem Sprung, sofort einzugreifen, wenn sich uns eine günstige Gelegenheit dazu bieten sollte. Bin bisher glücklich durchgekommen, noch bei voller Reiselust und hoffe, dass es so bleibt. Trotz meiner 60 Jahre und größtem Temperaturunterschied schlafe ich im Freien und fühle mich an Körper, Geist und Gemüt so jünglingsfrisch und wohl, als ob ich erst 25 zählte. Am Abend des dritten Tages war es soweit. Wir beobachteten, wie die Sklaven nach einer morastigen Sumpfgrasstelle gebracht wurden, wo sie paar- und paarweise gebunden sich niederlegen mussten. Ich habe allerdings eine wahre Elefantennatur. Nur 2 Wächter saßen bei ihnen, nahe an einem großen Feuer, das ihnen Schutz vor den Stechmücken geben sollte. Die anderen Händler lagen weit ab zwischen den Büschen und hatten sich der Insekten wegen bis über die Köpfe in ihre Decken gehüllt. Der Nordländer hat ja nicht die geringste Idee von der Höhe, welche die Insektenplage hier erreicht. Wie schlimm waren dagegen die Gefangenen dran, die von keinem wirklichen Kleidungsstück bedeckt und auch nicht in der Lage waren, alle Körperteile mit den Händen zu erreichen. Unsere Stubenfliegen, ja, unsere so zudringliche Wasserschnake sind Engel gegen die höllischen Kreaturen, die hier in Insektengestalt die anderen Geschöpfe peinigen. Ich bin darum auch mit einem Mückennetz versehen, während freilich die bedauernswerten Schwarzen der entsetzlichen Plage vollständig preisgegeben sind. Nachdem unsere Reisegesellschaft ein wenig geruht hatte, sahen wir einen langen Zug gefesselter Männer, Frauen und Kinder, der seinen Weg in unser Tal hineinnahm. Wollen wir uns ins Mittel schlagen? Fragten wir einander. Ja, sagten wir. Wir entschlossen uns, alles zu wagen. David und ich krochen aus dem Gebüsch, in dem wir uns bisher versteckt hatten, heraus und schlichen uns so nah an die beiden Wächter heran, dass wir sie fast mit unseren Händen erreichen konnten. Das war gar nicht schwer, denn wir hatten es hier mit Leuten zu tun, die von dem echten, richtigen Wald- und Wildnisleben keine Ahnung hatten. Nun kamen sie. Die schwarzen Treiber, mit Musketen bewaffnet und mit mannigfachen Putzartikeln geschmückt, marschierten lustig an der Spitze, in der Mitte und am Ende des Zuges. Manche von ihnen bliesen frohlockende Stückchen auf langen, zinnernen Hördern. Diese Leute schienen zu fühlen, dass sie eine sehr edle Tat verrichteten und mit Siegesmiene stolz einhermarschieren könnten. Das war eine wahre Wonne für mich, den Westläufer. Denn nun war ich sicher, dass alles genauso verlaufen würde, wie ich es mir gedacht hatte. Ein kleiner Schritt. Und wir hatten die beiden Wächter am Hals. Sie knickten lautlos unter unseren Händen zusammen. Aber in dem Augenblick, wo die Kerle uns Engländer erblickten, stürzten sie wie toll in den Wald hinein. Und zwar so schnell, dass wir nur ihre roten Mützen und die Sohlen ihrer Füße sahen. Die Sklaven ließen keinen Laut hören. Es lässt sich aber denken, mit welcher großen Spannung ihre Augen auf uns gerichtet waren. Auf diese Weise wurden die Gefangenen ganz in unsere Hände gegeben. Und bald waren Messer in eifriger Tätigkeit, die Frauen und Kinder loszuschneiden. Binnen zwei Minuten standen alle Sklaven mit freien Gliedern da. Schwieriger war es, die Männer loszubringen, da jeder seinen Hals in der Gabel eines starken Stockes hatte. Mit einer Säge, die sich glücklicherweise im Gepäck fand, wurden sie, einer nach dem anderen, in die Freiheit herausgesägt. Dies alles war in völliger Lautlosigkeit geschehen. Nun aber stürzten sich die befreiten Sklaven auf die schlafenden Händler, und ehe die nur recht munter wurden, waren sie in ihren eigenen Decken ein- und festgeschnürt. Das Entzücken der Schwarzen kannte keine Grenzen. Sie knieten nieder und klatschten, nach ihrer Weise den Dank auszudrücken, mit großer Kraft in die Hände. Welch ein Springen und Tanzen, welch ein Jubel und Schreien das war. Dann beugten sie sich langsam nieder und berührten mit beiden Händen unsere Füße. Alles, alles, Körper, Arme, Beine, Köpfe schwebten, glitten, tanzten, sprangen und flogen in tollem Wirrwarr auf dem Platze herum und hin und her. Sie sind durchaus nicht die unvernünftigen Wilden, als welche man sie schildert. Inmitten aller ihrer Übel liegt unstreitig eine große Frömmigkeit und ein erwünschteres Feld für einen tätigen und gefühlvollen Missionar kennen wir nicht. Man sage also nicht, der Neger fühle nicht wie wir. Er fühlt sogar leidenschaftlicher als wir. Nur, dass er dem Unglücke nicht den Trost entgegensetzen kann, dem uns der Glaube an einen Gott der Liebe und der Weisheit gibt. Ebenso wie in unserer Heimat wird daher nichts Geringeres als vieljähriger Unterricht ihre sittliche Emporhebung sichern. In dieser Hinsicht würde eine europäische Kolonie von den Eingeborenen als eine unschätzbare Wohltat betrachtet werden. Denn es ist wahr. Die Kirche zählt zu ihren Gläubigen die starken Völker, die die Vorsehung bestimmt hat, siegreich über den Erdkreis zu schreiten. Sie sagen, ihr habt andere Herzen als wir. Die Herzen der schwarzen Menschen sind böse, aber eure sind gut. Aber die Kirche veranlasst sie nicht zu diesem Triumphzug, sondern sie folgt dem Zuge mit ihren Tröstungen, um den Hass in Liebe, den Schmerz in Freude zu verwandeln und den Fluch, den der Besiegte auf den Lippen trägt, in Segen umzukehren. Ein Gebet Jesu um ein neues Herz und den richtigen Geist empfiehlt sich immer als geeignet. Auch Musik macht auf die, die ein musikalisches Gehör besitzen, einen gewaltigen Eindruck. Ich hätte am liebsten gleich Missionar sein mögen und gestehe gern, dass ich noch niemals so viel über Religion gesprochen habe wie in dieser kurzen Zeit hier. Aber die Menschenjäger natürlich den Behörden ausgeliefert. Wahrscheinlich haben sie ein blutiges Ende genommen. Wofür ich aber glücklicherweise nicht verantwortlich bin. Wir gehen nordwärts durch beinahe pfadlose, triefende Wälder. Bei jedem Schritt spritzt es an den Beinen empor wie aus einem Schwamm. Der Militärgouverneur, der Kolonialarzt und andere Offiziere kamen zu mir. Und wir haben zweimal unter höchst animierter Unterhaltung zusammengespeist. Meine Füße sind angeschwollen und wund. Ich kann nicht gehen, ohne zu schwanken. Ich werde überhaupt mit größter Auszeichnung behandelt. Und dabei habe ich mit keinem Wort verraten, dass ich ein berühmter Schriftsteller bin, sondern es ist wirklich nur die Folge des persönlichen Eindrucks, den ich gemacht habe. Früher war ich immer der Erste und musste meine Schritte zügeln, um meine Leute nicht gänzlich zurückzulassen. Ich habe heute Postkarten geschrieben, Die letzten auf dieser Reise an Erbprinzessin von Schönbrunn, Fürst Windischgrätz, Herzöge von Mecklenburg. Kommen zu einem Grab. Ein kleiner, runder Aufwurf. Als ob der Insasse in landesüblicher Weise darin hocke. An Prinzessin Adine 10 Karten, die sie jedenfalls am Kaiserhofe vorzeigt. Solch Grab wünsche ich mir auch zu ruhen im stillen, stillen Walde, wo niemand meine Gebeine stört. Die Gräber der Heimat scheinen mir immer erbärmlich. Besonders die im kalten, nassen Lehm, ohne Ellenbogenraum. Morgen geht's heim. Ich habe außer dem Äußerlichen auch so viel, so sehr viel Innerliches erlebt und bin mit Sujets so reich versehen, dass ich bei meinen 60 Jahren nur eilen, eilen, eilen muss, um auch meinen Lesern das zu geben, was mein Herz erfüllt und mich so unendlich glücklich macht. Nun ging es ans Abschiednehmen. Man geleitete mich zum Fluss, wo ein großes Floß für mich und mein Pferd gemacht worden war und für einige der befreiten Sklaven, die mich bis zu den Wasserfällen begleiten sollten. Ich bin sehr schwach, will mich aber durchaus nicht tragen lassen. Meine Leute dringen so lange in mich, bis ich es doch zugebe. Alle streckten die Hände aus, um die meinigen zu drücken. Jeder wollte noch ein freundliches Wort von mir haben. Ich hatte wirklich Mühe, den Danksagungen ein Ende zu machen. Ich schicke Leute an den Häuptling. Hungernd und frierend warten wir auf ihre Rückkehr und hoffen, der gute Gott werde uns vor den Augen dieses Mannes Gnade finden lassen. Am schwersten aber fiel mir der Abschied von David, der nicht mit mir zurück wollte, da er noch die Tour abreisen musste, die er sich vorgeschrieben. Ich habe ein beständiges Singen in den Ohren. Der gute Gott helfe uns. Es war ein Scheiden aufs Ungewisse. Wir wussten nicht, ob wir uns wiedersehen würden oder nicht. Wir umarmten und küssten uns. Der Häuptling schickt uns einen Korb mit Flusspferdfleisch und einen Zwerg mit grünem Mais. Dank. Dank der gnädig über uns wachenden Vorsehung. Dann bestieg ich das Floß und stieß ab. Es war uns allen und zumal mir wehe um das Herz. Das heißt, das Wasser vor uns sei so tief, dass es unmöglich ist, weiter in nördlicher Richtung zu reisen. Wir saßen lange schweigend. Die notwendigen Handgriffe wurden stumm getan. Habe in Afrika solch nebliges, regnerisches Wetter noch nie erlebt. Da hinter mir im Süden war ein kurzer, aber ereignisreicher Teil meines Lebens zurückgeblieben. Die Flüsse, die vielen Flüsse, manche schwarz wie Tinte. Sie geben dem Hauptfluss eine Färbung, die der des Nils sehr gleichkommt. Wenn ich nur Gewissheit hätte. Ein einziger Lohn aber, dass ich mich durch den schrecklichen Schlamm hindurchgearbeitet habe, besteht in meiner Bekanntschaft mit diesen dunklen Flüssen und Bächen, deren Wasser das Aussehen von starkem Tee hat. Ich denke, nach dem See zu gehen, weil es wenigstens noch 2 Monate dauern wird, ehe die Wege wieder frei sind. Aber meine Waren gehen zu Ende und ich kann den Häuptlingen unterwegs keine Geschenke geben. Bei jedem Schritt, den ich mache, schmerzt die Brust, dazu die Kälte. Ich huste Tag und Nacht. Die über das Land ausgebreiteten Wassermassen erregen immer von neuem meine Verwunderung. Es ist alles Wasser, Wasser, wohin man blickt. Das ganze Land am See ist mit Wasser bedeckt. Meilenweit Schilf und Lotusblätter. Ich bin unsäglich schwach. Hätte ich nicht den Esel, ich könnte mich nicht 100 Schritte weit bewegen. Der Husten ist schlimmer. Das Singen in den Ohren dauert an. Die Gedanken schießen mir mit großer Schnelligkeit und Lebhaftigkeit durch das Hirn. 2, 3 überkreuzen und überstürzen sich zu gleicher Zeit. Blicke ich auf ein Stück Holz, so scheint dessen Rinde bedeckt mit Figuren und Menschengesichtern. Wie Leute bauen eine gute Hütte für mich und das Gepäck. Nein, diese Explorationen sind kein Spaß. Ich kann kaum den Bleistift halten. Mein Stock ist eine Last für mich. Die Leute hängen eine Decke vor den Eingang der Hütte, damit kein Fremder meine Hilflosigkeit sehen. Der Fischadler. Seine gespenstische Stimme. Als ob er mit einem in weiter Ferne befindlichen Freunde sich verständigen wolle. Gebet versuche ich zu reiten, muss mich aber niederlegen. Sie tragen mich nach der Hütte zurück. Ganz erschöpft. Erholen. Nur erholen. Der Allmächtige wird mich weiterführen. Im ersten Programm von NDR und WDR hörten Sie David und ich. Ein Abenteuerhörspiel von Erwin Neuner. Es sprachen Livingston, Peter Lieg, David, Joachim Nöttke, Mai, Gerd Fröbe, ich, Jürgen Andreas. Toningenieurin war Susanne Ziegel, Technik Gabriele Jortz und Suse Harlan, Regieassistentin Waltraud Heise, Regie Ferdinand Ludwig.